50 languages. 68. 68. Groß, klein. Groß, klein. Groß und klein. Groß und klein. Der Elefant ist groß. Der Elefant ist groß. Die Maus ist klein. Die Maus ist klein. Dunkel und hell. Dunkel und hell. Die Nacht ist dunkel. Die Nacht ist dunkel. Der Tag ist hell. Der Tag ist hell. Alt und jung. Alt und jung. Unser Großvater ist sehr alt. Unser Großvater ist sehr alt. Vor 70 Jahren war er noch jung. Vor 70 Jahren war er noch jung. Schön und hässlich. Schön und hässlich. Der Schmetterling ist schön. Der Schmetterling ist schön. Die Spinne ist hässlich. Die Spinne ist hässlich. Dick und dünn. Dick und dünn. Eine Frau mit 100 Kilo ist dick. Eine Frau mit 100 Kilo ist dick. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn. Teuer und billig. Teuer und billig. Das Auto ist teuer. Das Auto ist teuer. Die Zeitung ist billig. Die Zeitung ist billig.